Sie fliegen leise durch die Nacht, halten über uns die Wacht. Mit kleinen Flügeln klug und frei, das Herz der Stadt, die Spatzenpolizei. Wirklich.